Abschnitt 11 aus Nicholas Nickleby, Band 3, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 29. Kapitel. Von dem, was Nicholas weiter begegnete, sowie von gewissen Zerwürfnissen im Schoße der Schauspielergesellschaft Mr. Vincent Crummles. Der unerwartete Erfolg seines Experiments in Portsmouth bewog Mr. Crummles, seinen Aufenthalt in dieser Stadt noch um 14 Tage zu verlängern, und Nicholas gab in dieser Zeit mit unvermindertem Beifalle Rollen der mannigfachsten Art und zog so viele Zuschauer in das Haus, welche sich im selbigen früher niemals hatten blicken lassen, dass dem Schauspieldirektor ein Benefiz eine vielversprechende Spekulation deuchte. Nicholas willigte in die vorgeschlagenen Bedingungen ein, das Benefiz fand statt und er gewann dadurch nicht weniger als die Summe von 20 Pfunden. Sobald er sich im Besitze dieses ungehofften Reichtums sah, schrieb er sogleich an den ehrlichen John Browdie, drückte demselben seine Dankbarkeit und Hochachtung aus, wünschte ihm von Herzen das schönste eheliche Glück und fügte den Betrag des von ihm empfangenen Darlehens bei. Newman Knox schickte er die Hälfte seines Benefizgewinnes zu und bat ihn, die Summe insgeheim Käthchen zuzustellen und sie auf das Innigste seiner brüderlichen Liebe zu versichern. Er erwähnte seiner gegenwärtigen Verhältnisse nicht, sondern setzte Knox bloß in Kenntnis, dass ein an ihn unter seinem angenommenen Namen nach Portsmouth Poste Restante geschickter Brief in seine Hände gelangen würde, und fügte die Bitte hinzu, dass ihm sein würdiger Freund ausführlich melden möchte, in welcher Lage sich seine Mutter und Schwester befänden und was Ralph Nickleby Großes für dieselben seit seiner Nicholas Abreise von London getan hätte. »Sie sind traurig«, sagte Smike an dem Abende, nachdem der Brief abgeschickt war. »Nicht doch«, erwiderte Nicholas mit erkünstelter Heiterkeit, »denn ein Geständnis würde Smike für den ganzen Abend unglücklich gemacht haben. Ich dachte an meine Schwester.« »Ihre Schwester? Ja.« »Sieht sie Ihnen ähnlich?« »Man sagt es«, antwortete Nicholas lachend, »nur, dass sie bei weitem hübscher ist als ich.« »Sie muss sehr schön sein«, sagte Smike, nachdem er mit gefalteten Händen und die Blicke auf Nicholas geheftet ein wenig gesonnen hatte. »Wer dich nicht so gut kennte als ich, würde sagen, dass du ein vollendeter Hofmann wärst.« »Ich weiß nicht einmal, was das ist.« »Werde ich Ihre Schwester wohl jemals zu sehen bekommen?« »Gewiss. Wir werden dereinst alle beisammen sein, wenn uns keine Armut mehr drückt, Smike.« »Wie kommt es, dass Sie so gut und freundlich gegen mich sind, dass Sie niemand haben, der gütig gegen Sie ist? Ich kann mir das gar nicht erklären.« »Es ist eine lange Geschichte, und ich fürchte, mich dir nicht leicht verständlich machen zu können. Ich habe einen Feind. Verstehst du, was das ist?« »Ja, ich weiß es.« »Nun, sieh, er ist schuld daran, er ist reich, und es ist nicht so leicht, ihn zu züchtigen wie deinen alten Feind, Mr. Squeers. Er ist mein Oheim, aber ein böser Mensch und hat mich übel behandelt.« »Hat er das?« rief Smike in lebhafter Bewegung aus. »Wie heißt er? Nennen Sie mir seinen Namen.« »Ralph Nickleby.« »Ralph Nickleby«, wiederholte Smike. »Ralph, ich will den Namen im Gedächtnis behalten.« Er hatte ihn mehr als 20-mal vor sich hingemurmelt, als ihn ein lautes Klopfen an der Tür in seiner Beschäftigung störte, und ehe er sie hatte öffnen können, steckte Mr. Folair, der Pantomimiker, den Kopf herein. Mr. Folairs Haupt zierte gewöhnlich ein runder Hut mit einer ungewöhnlich hohen Krone und einem sehr schmalen, stark gekrümmten Rande. Er trug ihn bei dieser Gelegenheit sehr auf der einen Seite und verkehrt mit dem hinteren Teile nach vorn, weil derselbe am wenigsten kahl war. Um den Hals hatte Mr. Folair einen grellroten, wollenen Komforter gebunden, dessen Zipfel unter seinem fadenscheinigen und sehr engen Newmarket-Rocke hervorhingen, den er ganz zugeknöpft hatte. In der Hand trug er einen beträchtlich schmutzigen Handschuh und einen wohlfeilen, eleganten Spazierstock mit einem gläsernen Griffe. Kurzum, er hatte auf seine Toilette eine bei ihm sehr ungewöhnliche Sorgfalt verwendet und seine ganze äußere Erscheinung war offenbar darauf berechnet, Effekt zu machen. »Guten Abend, Sir«, sagte er, seinen hohen Hut abnehmend und mit den Fingern durch das Haar fahrend. »Ich habe eine Botschaft auszurichten.« »Was für eine Botschaft? Von wem?« fragte Nicholas. »Sie sind heute Abend ungewöhnlich geheimnisvoll.« »Vielleicht kalt, vielleicht etwas kalt. Es liegt an meiner Eigenschaft, nicht an mir selbst, Mr. Johnson. Meine Eigenschaft als gemeinschaftlicher Freund erfordert Kälte, Sir.« Er schwieg, nahm die wichtigste Miene an, griff in seinen Hut, reichte Nicholas ein Billet und setzte hinzu, »Haben Sie die Güte zu lesen, Sir?« Nicholas erbrach verwundert und Mr. Folair anblickend das Siegel und Mr. Folair zog die Stirn in Falten, kniff den Mund zusammen und saß in feierlicher Haltung und die Augen fest an die Decke geheftet da. Nicholas' Verwunderung wurde keineswegs geringer, als er las wie folgt. »Ich empfehle mich Mr. Johnson angelegentlichst und werde mich ihm verpflichtet achten, wenn er mich in Kenntnis setzen will, zu welcher Stunde es ihm morgen früh am gelegensten sein wird, mich im Schauspielhause zu treffen, um sich von mir in Gegenwart der Gesellschaft ohrfeigen zu lassen. Ich muss Mr. Johnson um eine bestimmte Antwort ersuchen, da ich einige Freunde eingeladen habe, der feierlichen Szene beizuwohnen und da ich dieselbe auf keine Weise vergeblich warten lassen kann. Portsmouth, Dienstagabend, Lenville.« So entrüstet Nicholas über die Unverschämtheit Mr. Lenvilles war, erschien ihm doch die ganze Herausforderung so ausgesucht abgeschmackt, dass er sich auf die Lippen beißen und das Billet mehrere Male durchlaufen musste, um sich hinlänglichen Ernst anzueignen, bevor er sich mit dem Kartellträger einließ, der fortwährend unverwandten Blickes und mit unveränderten Mienen nach der Decke emporschaute. »Ist Ihnen der Inhalt dieses Billets bekannt, Sir?« fragte er endlich. »Ja«, antwortete Mr. Folair, sah Nicholas einen Augenblick an und schaute darauf gleich wieder empor. »Wenn das der Fall ist, wie konnten Sie sich unterstehen, es mir zu bringen, Sir?« fragte Nicholas weiter, das Billet in unzählige Stücke zerreißend und sie in einem Schauer nach dem Sendboten hinschleudernd. »Fürchteten Sie nicht, die Treppe hinuntergeworfen zu werden, Sir?« Mr. Folair blickte Nicholas an und antwortete mit derselben unerschütterlichen Ruhe und Würde, »Nein.« »Dann muss ich recht sehr bitten, Sir«, fuhr Nicholas den hohen Hut nach der Tür hinschleudernd fort, »Ihrer Kopfbedeckung schleunigst nachzufolgen, denn der Handel könnte sonst sehr übel für Sie ablaufen.« »Lassen Sie mir dergleichen bleiben, Johnson«, remonstrierte Folair plötzlich seine ganze Würde aufgebend. »Keine Narreteien mit des Gentlemans Garderobe getrieben.« »Verlassen Sie mein Zimmer«, zürnte Nicholas sich ihm nähernd. »Wie konnten Sie es wagen, Sie Elender, mir einen so unverschämten Wisch zu bringen?« »Nehmen Sie Vernunft an, Johnson«, rief Folair mit der Hand abwehrend. »Ich hab's gar nicht ernst gemeint, brachte Ihnen das Billet nur des Spaßes wegen.« »Ich rate Ihnen, dass Sie sich aber dergleichen Späße nicht wieder herausnehmen, denn die angedrohten Ohrfeigen könnten sonst leicht eher zu Wahrheiten werden, als Sie es meinen. Ist das Billet auch im Scherz geschrieben?« »Nein, oh nein, das ist gerade der beste Spaß, auf Ehre. Es ist vollkommen ernstlich gemeint.« Nikolas konnte ein Lächeln über die wunderliche Figur vor ihm nicht unterdrücken, welche stets mehr geeignet, Heiterkeit als Zorn zu erregen, sich besonders in diesem Augenblicke lächerlich ausnahm, wo Mr. Folair auf den Knien liegend seinen alten Hut auf der Hand herumdrehte und sich unendlich besorgt anstellte, dass seine Kopfbedeckung an irgendeiner Stelle das Haar verloren haben möchte. Eine Zierde, deren sie sich, wie es fast überflüssig ist zu sagen, seit lieber langer Zeit nicht mehr hatte rühmen können. »Haben Sie nun aber die Güte, mir eine Erklärung zu geben«, sagte Nikolas widerwillen lachend. »Sie sollen sogleich hören, wie es sich mit der Sache verhält«, erwiderte Folair mit der größten Seelenruhe wieder Platz nehmend. »Seit Sie zur Gesellschaft gekommen sind, hat Lenville nur immer die zweiten Rollen gehabt, und statt beklatscht zu werden wie sonst alle Abende, hat er die Erfahrung machen müssen, dass das Publikum sich gar nicht mehr um ihn bekümmert und Sie dagegen fortwährend mit stürmischem Beifalle begrüßt. Darüber ist er nun endlich ganz toll und rasend geworden und war gestern schon halb und halb entschlossen, den Tübart mit einem wirklichen Degen zu spielen und sie damit zu prickeln. Nicht gerade gefährlich, aber doch genug, dass sie ein paar Monate auf der Seite legen. Sehr freundschaftlich und sehr überlegt«, bemerkte Nikolas. »Das war es den Umständen nach wirklich, da sein Künstlerruf auf dem Spiele stand«, fuhr Folair vollkommen ernsthaft fort. »Allein der Mut entsank ihm, und er dachte auf ein anderes Mittel, sie zu demütigen und sich selbst zugleich populär zu machen. Denn das ist es, worauf es ankommt. An der Popularität und Berühmtheit ist ja alles gelegen. Und wahrhaftig, wenn er sie gestochen hätte«, Mr. Folair hielt ein paar Augenblicke inne, um im Geiste eine Berechnung anzustellen, es würde ihm 8 bis 10 Schillinge wöchentlich wert gewesen sein. Die ganze Stadt wäre gekommen, einen Schauspieler zu sehen, der aus Versehen fast jemanden erstochen. Ja, ich würde mich nicht gewundert haben, wenn es ihm ein Engagement in London verschafft hätte. Er musste es also auf eine andere Weise versuchen, von sich reden zu machen, und verfiel auf diese wirklich eine gescheite Idee. Hätten sie sich ins Boxhorn jagen und sich ohrfeigen lassen, so würde er es in die Zeitung gebracht haben, und dasselbe wäre geschehen, wenn sie bewirkte, dass er den Frieden beschwören müssen. In beiden Fällen wäre von ihm geredet wie jetzt von Ihnen. Sehen Sie wohl?« »Ich sehe allerdings«, sagte Nikolas, »aber wenn sich das Blatt wendete und ich ihn ohrfeigte, wie dann? Würde er dadurch auch sein Glück machen?« »Das glaube ich freilich nicht«, entgegnete Folair, sich hinter den Ohren krauend, »denn es wäre dann nichts Romantisches dabei, und er würde in keinem günstigen Lichte bekannt werden.« Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, er hat darauf nicht eben gerechnet, denn Sie sind immer so sanftmütig und so beliebt bei den Frauen, dass wir Ihnen eben nicht viel kriegerische Gesinnungen zutrauten. Verlassen Sie sich aber darauf, er hat ein Mittel, sich leicht aus der Sache herauszuziehen, wenn Sie ihm die Spitze bieten.« »Das wollen wir morgen früh sehen«, sagte Niklas. »Sie können über unsere Unterredung berichten, wie es Ihnen gut deucht. Gute Nacht.« Da Folair bei seinen Mitschauspielern dafür bekannt war, dass er keine größere Freude als Unheil stiften kannte, und da er auch keineswegs für bedenklich galt, so zweifelte Nikolas nicht sehr, dass er den Tragöden insgeheim zu der Herausforderung angereizt und auch seine Rolle hochfahrend genug durchgespielt haben würde, wenn er nicht durch das sehr unerwartete Intermezzo, das ihm dazwischen gekommen war, außer Fassung geraten wäre. Nikolas hielt es indes nicht der Mühe wert, ernsthaft gegen ihn aufzutreten, und entließ ihn daher mit der zarten Andeutung, dass er im Wiederholungsfalle seiner Dienstfertigkeit einen zerschlagenen Kopf davontragen würde. Der Pantomimiker nahm die Warnung mit bester Miene auf und ging, um Mr. Lenville einen Bericht zu erstatten, wie er ihm am besten geeignet schien, den Spaß so weit als möglich zu treiben. Er hatte ohne Zweifel berichtet, dass Nikolas in die größte Angst geraten wäre, denn als der Letztere am folgenden Morgen zur gewöhnlichen Stunde sehr ruhig im Theater erschien, fand er die ganze Gesellschaft in offenbarer Erwartung versammelt und sah Mr. Lenville mit seinem finstersten Bühnengesichte majestätisch auf einem Tische sitzen und herausfordernd pfeifen. Die Damen standen auf Nikolas und die Herren, weil sie eifersüchtig waren, auf des Tragöden Seite. Sie bildeten eine Gruppe um den Furchtbaren, während die Ersteren aus einiger Entfernung und nicht ohne einiges Herzklopfen zuschauten. Als Nikolas stillstand, um sie zu begrüßen, lachte Mr. Lenville höhnisch und machte eine allgemeine, auf die Verächtlichkeit junger Laffen sich beziehende Bemerkung. »Oh, sind Sie da?« sagte Nikolas sich ruhig nach ihm umdrehend. »Wurm«, rief der tragische Held zurück, hob den rechten Arm hoch empor und näherte sich Nikolas im Theaterschritte, schien aber in demselben Augenblick etwas stutzig zu werden, vielleicht weil sein Gegner nicht so bestürzt aussah, als er gehofft, und machte plötzlich auf eine so ungeschickte Weise Halt, dass die versammelten Damen in ein gellendes Gelächter ausbrachen. »Gegenstand meines Zorns«, fuhr Mr. Lenville fort, »ich hasse und verachte dich.« Nikolas belachte diese deklamatorische Anrede sehr unerwartet, und die Damen lachten, um ihn zu ermutigen, noch lauter als zuvor, was Mr. Lenville veranlasste, sein bitterstes Lächeln anzunehmen und seiner Bemerkung über die Verächtlichkeit junger Laffen eine andere hinzuzufügen, über den häufig vorkommenden schlechten Geschmack der Frauen ein besonderes Gefallen an solchen zu finden. »Aber sie sollen dich nicht schützen«, rief er aus, an Nikolas von den Stiefelsohlen bis zum Scheitel empor und dann wieder vom Scheitel nach den Stiefelsohlen hinunterblickend, welcher Doppelblick, wie männiglich bekannt, auf der Bühne Herausforderung ausdrückt. »Sie sollen dich nicht schützen, Bürschlein!« Also redend schlug Mr. Lenville die Arme unter und regalierte Nikolas mit der Miene, mit welcher er bei melodramatischen Vorstellungen die tyrannischen Könige anzusehen pflegte, wenn sie sagten, »hinweg mit ihm« in das tiefste Verlies unter dem Burggraben, und welche von ein wenig Fesselgeklirr begleitet ihrer Zeit großen Effekt gemacht hatte. Ob es nun daran lag, dass keine Fesseln dabei waren? Genug, sie brachte bei Mr. Lenvilles Gegner keinen sehr tiefen Eindruck hervor, sondern schien vielmehr die im Gesicht desselben sich ausdrückende heitere Laune noch zu erhöhen, bei welchem Stadium des Streits ein paar Herren, die express gekommen waren, um Nikolas Ohrfeigen zu sehen, ungeduldig wurden und murmelten, wenn es überhaupt geschehen sollte, dass es auf der Stelle geschehen müsste und dass Mr. Lenville, wenn er es nicht zu tun gedächte, besser täte, es zu sagen und sie nicht warten zu lassen. Hierdurch gedrängt schob der Tragöde zur Verrichtung der Operation den Aufschlag seines rechten Rockärmels zurück und ging stolzen Schrittes auf Nikolas zu, der ihn bis auf die erforderliche Entfernung herankommen ließ und ihn dann mit der größten Gemütsruhe zu Boden schlug. Bevor noch der Tragöde den Kopf von den Brettern wieder emporheben konnte, stürzte Mrs. Lenville, die sich, wie schon angedeutet, in einem interessanten Zustande befand, aus dem Hintergliede des Damenchors hervor, stieß einen durchdringenden Schrei aus und warf sich auf ihren Gatten. »Ungeheuer, sehen Sie, was Sie angerichtet haben, sehen Sie dieses«, rief der Tragöde, sich zum Sitzen emporrichtend und auf seine daliegende, seinen Leib eng umfasst haltende Gattin hinweisend. »Stehen Sie auf«, sagte Nikolas kopfnickend, »bitten Sie um Verzeihung wegen Ihres unverschämten Billets und verderben Sie keine Zeit mehr durch Deklamationen.« »Nimmermehr«, rief Mr. Lenville. »Ja, ja, ja«, schrie seine Frau, »Lenville, sieh um meinetwillen über alle leeren Formen hinweg, wenn du nicht willst, dass ich dir als Leiche vor den Füßen zusammensinken soll.« »Oh, dies ist herzbrechend«, sagte der Tragöde umherblickend und mit der umgekehrten Hand über die Augen fahrend. Die Banden der Natur sind stark. Der schwache Gatte und Vater, der Vater in Hoffnung, gibt dem Flehen der geliebten Gattin nach, bittet um Verzeihung. »D und wehmütig?« fragte Nikolas. »Ja«, erwiderte der Tragöde, düster emporblickend, »doch nur, um sie zu schonen, denn es wird eine Zeit kommen.« »Schon gut«, unterbrach Nikolas. »Ich hoffe, dass Mrs. Lenville eine gute Zeit haben wird, und wenn sie gekommen ist und Sie selbst Vater sind, so mögen Sie Ihre Entschuldigung zurücknehmen, wenn Sie den Mut dazu haben. Ich warne Sie indes, Sir, sich durch Ihren Neid nicht so weit fortreißen zu lassen, sondern vorher zu überlegen, mit was für einem Gegner Sie es zu tun haben.« Bei diesen Worten hob Nicholas Mr. Lenvilles Spazierrohr auf, das dem heldenkühnen Tragöden aus der Hand geflogen war, brach es in zwei, warf ihm die Stücke vor die Füße und entfernte sich mit einer leichten Verbeugung vor der Gesellschaft. Am Abende wurde ihm die größte Achtung und Zuvorkommenheit bewiesen, und diejenigen, die am Vormittage die eifrigsten gewesen waren, ihn ohrfeigen zu sehen, nahmen Gelegenheit, ihn beiseite zu ziehen und sagten mit der freundschaftlichsten Teilnahme, wie unendlich es sie gefreut hätte, dass er den Lenville so sehr nach Verdienst behandelt, der ein ganz unerträglicher Mensch wäre und dem sie durch ein merkwürdiges Zusammentreffen sämtlich die gebührende Züchtigung schon zugedacht hätten, wovon sie sich nur durch Mitleidsrücksichten zurückhalten lassen, und in der Tat konnte es nach dem übereinstimmenden Schlusse aller dieser Reden in der ganzen Welt keine mitleidigeren und gutherzigeren Leute geben als die männlichen Mitglieder der Truppe Mr. Crummles. Nicholas bewies bei seinem Triumphe wie bei seinen Erfolgen in der kleinen Welt des Theaters die größte Mäßigung und den heitersten Gleichmut. Der gebeugte Tragöde machte einen letzten schwachen Versuch, Rache an ihm zu nehmen, indem er einen Knaben zum Auszischen auf die Galerie schickte, der jedoch ein Opfer des Zorns der Zuschauer wurde, denn man warf ihn hinaus, ohne dass er sein Geld zurückerhielt. »Nun, Smike«, sagte Nicholas, während er sich nach dem ersten Stücke zum Zuhausegehen ankleidete, »ist noch immer kein Brief angekommen?« »Hier ist einer. Ich habe ihn von der Post geholt.« »Von Newman Knox«, sagte Nicholas, auf die in Trutenfüßen geschriebene Adresse blickend. »Lass sehen.« Nachdem er den Brief eine halbe Stunde studiert hatte, war es ihm gelungen, den Inhalt zu erfahren, der keineswegs zu seiner Beruhigung diente. Newman schickte aus eigener Macht die 10 Pfund zurück, indem er bemerkte, er habe in Erfahrung gebracht, dass weder Mrs. Nickleby noch Kätchen für den Augenblick des Geldes bedürften und dass bald Umstände eintreten könnten, unter welchen Nicholas desselben benötigt sein möchte. Er bat ihn, bei dem, was er ihm zu melden im Begriff wäre, nicht zu erschrecken. Es hätte sich nichts Schlimmes ereignet. Mutter und Schwester befänden sich wohl, allein er glaubte, dass Umstände eintreten könnten oder sich vorbereiteten, die es unumgänglich notwendig machen würden, dass Kätchen der Schutz des Bruders nicht abginge. Und sollte es so kommen, so würde er es ihm mit einer der nächsten Posten schreiben. Nicholas las die Stelle wieder und wieder, und je mehr er darüber nachsann, eine desto lebhaftere Besorgnis vor einer Verräterei Ralph Nicklebys stieg in ihm auf. Ein paar Mal war er fast schon entschlossen, ohne allen Verzug nach London zu eilen, was er jedoch nach weiterer Überlegung unnötig erachtete, da ihn Newman sonst dazu aufgefordert haben würde. Jedenfalls sollte ich Crummles auf die Möglichkeit meines plötzlichen Abgangs vorbereiten, dachte er und eilte sogleich in das Garderobezimmer. »Nun, Mr. Johnson«, rief ihm Mrs. Crummles entgegen, die in vollem Königinnenkostüme mit dem Wunderkinde in den mütterlichen Armen dasaß, »nächste Woche nach Ryde, dann nach Winchester, dann...« »Ich habe einigen Grund zu fürchten«, fiel Nicholas ein, »dass meine Künstlerlaufbahn sehr bald zu Ende gehen wird.« »Zu Ende«, rief Mrs. Crummles, die Hände erstaunt himmelwärts hebend aus. »Zu Ende«, rief Miss Snevellicci in ihren eng ansitzenden, so stark zitternd, dass sie sich auf Mrs. Crummles Schulter stützen musste. »Wischiwaschi«, rief Mrs. Grudden, »er geht nicht, sondern bleibt, wo er ist.« Das Wunderkind, das äußerst gefühlvoll und obendrein reizbar war, schrie laut auf, und Miss Belvoni und Miss Bravassa vergossen wirkliche Tränen. Sogar die männlichen Mitglieder unterbrachen ihre Unterhaltung und riefen aus, »Sie wollen fort?« Nur gaben einige, die Nicolas vor wenigen Stunden am lautesten beglückwünscht hatten, einander durch Winke zu verstehen, dass sie nicht gar zu betrübt darüber sein würden, einen so furchtbaren Nebenbuhler zu verlieren, eine Ansicht, die der ehrliche Mr. Folair, der zum Wilden angekleidet war, ganz offen gegen einen Dämon aussprach, mit welchem er gemeinschaftlich einen Krug Porter leerte. Nicolas erklärte mit kurzen Worten, er fürchte, dass es so kommen würde, obwohl er es noch nicht mit Gewissheit sagen könne, und begab sich, sobald er konnte, nach Hause, um Newmans Brief noch einmal zu lesen und über den Inhalt aber und abermals nachzusinnen. Wie armselig erschien ihm in der darauf folgenden schlaflosen Nacht alles, was seine Zeit und Aufmerksamkeit seit vielen Wochen in Anspruch genommen, und wie lebhaft stand ihm fortwährend der eine Gedanke vor der Seele, dass Käthchen unter großen Schwierigkeiten, Sorgen und Ängsten und, ach, vergeblich nach ihm aussähe. Ende des dritten Bandes. Ende von Abschnitt 11, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 7. Oktober 2024. Ende von Nicholas Nickleby von Charles Dickens, Band 3, übersetzt von H. Roberts.